Mein verstorbener Mann hatte in der Tat diese Schwäche, das wissen alle«, wandte sich Katharina Iwanowna sofort kampfbereit ihm zu. »Aber er war ein guter und edler Mensch, der seine Familie liebte und achtete. Nur das eine war schlimm, dass er in seiner Güte allerhand verdorbenen Leuten zu sehr traute und weiß Gott, mit wem trank, sogar mit solchen, die seine Stiefelsohle nicht wert waren. Stellen Sie sich vor, Rodion Romanowitsch, man fand in seiner Tasche einen Lebkuchenhahn. Er ging total betrunken heim und dachte dabei doch an seine Kinder.« »Einen Hahn? Sie sagen einen Hahn?« rief der Proviantmeister über den Tisch. Katharina Iwanowna würdigte ihn keiner Antwort. Sie dachte über etwas nach und seufzte. »Auch Sie sind sicher der Meinung wie alle, dass ich zu streng zu ihm war«, fuhr sie fort, sich an Raskolnikow zu wenden. »Das ist nicht richtig. Er hat mich geachtet. Er hat mich sehr, sehr geachtet. Er war eine gute Seele. Und zuweilen tat er mir so leid. Er saß manchmal in der Ecke und sah mich von dort aus an. Da tat er mir so leid. Ich wollte dann wohl freundlich zu ihm sein, dachte mir aber, wenn ich jetzt freundlich zu ihm bin, betrinkt er sich wieder. Nur mit Strenge konnte man ihn einigermaßen davon abhalten.« »Ja, es ist vorgekommen, dass an den Haaren gezerrt wurde. Es ist vorgekommen, öfters«, brüllte wieder der Proviantmeister und leerte noch ein Glas Wodka. »Es wäre angebracht, manche Dummköpfe nicht nur an den Haaren zu zerren, sondern mit einem Besenstiel zu verprügeln. Ich rede dabei jetzt nicht vom Verstorbenen«, kanzelte Katharina Iwanowna dem Proviantmeister ab. Die roten Flecken auf ihren Wangen traten immer stärker hervor. Ihre Brust hob und senkte sich. Nur wenig fehlte, und sie wäre imstande gewesen, es auf einen Skandal ankommen zu lassen. Das wäre vielen offenbar sehr angenehm gewesen. Man begann, den Proviantmeister zu schubsen und ihm etwas zuzuflüstern. Viele kicherten. Man wollte anscheinend beide aufeinander hetzen. »Erlauben Sie mir zu fragen, wen Sie damit meinten«, begann der Proviantmeister. »Wessen Ehre haben Sie soeben? Aber es ist nicht nötig. Unsinn. Eine Witwe. Eine arme Witwe. Ich verzeihe. Ich passe.« Und er stürzte abermals ein Glas Wodka hinunter. Raskolnikow saß da und hörte schweigend, voll Widerwillen zu. Er nahm nur aus Höflichkeit teil an diesem Gastmahl, rührte jedoch kaum die Speisen an, die Katharina Iwanowna ihm alle Augenblicke auf den Teller legte, und aß bloß, um sie nicht zu kränken. Er betrachtete Sonja aufmerksam. Sonja aber wurde immer unruhiger und besorgter. Sie ahnte, dass das Totenmahl kein friedliches Ende nehmen werde, und beobachtete voll Angst Katharina Iwanownas zunehmende Gereiztheit. Sie hatte erfahren, dass sie, Sonja, der Hauptgrund war, warum die beiden zugereisten Damen sich so verachtungsvoll zu der Einladung Katharina Iwanownas verhalten hatten. Sie hatte von Amalia Iwanowna gehört, dass die Mutter allein schon durch die Einladung beleidigt gewesen war und die Frage gestellt hatte, wie sie es verantworten könnte, ihre Tochter neben diese Person zu setzen.